1. Ein Prophezeiung über das Tal der Offenbarung. Was ist mit dir geschehen, das den gesamte Bevölkerung auf die Dache gestiegen ist? 2. Du warst ein Lament, fröhlich stad voller Tumult, doch nun sind den Getoteten nicht durch das Schwert oder im Kampf gefallen. 3. All den Anführer sind gemeinsam geflohen und wurden one gegen wer gefangen genommen, all die man ergriff, wurden gefangen, selbst wenn sie weak geflohen wären. 4. Die Schuld sage ich at last mich in Ruhe, den ich muss bitterlich weinen, versuch nicht, mich über den Untergang meines Volks zu trosten. 5. Den vom Herrn, dmhern der Heerscheren, kam ein Tag der Bestürzung, der Niederwerfung und der Verwirrung über das Tal der Offenbarung, Mauern stürzten ein, und ein Lords Geschrei holte durch die Berge. 6. Elam rustet sich mit Kocken, Streitwagen und Reiten aus, Warendker sein Schilder in Thult. 7. Als sich den Schonsten Taler mit Streitwagen Fulton und Reiter sich vor den Toren aufstellten, 8. Und als Gott den Schutz von Judah wegenommen hat, die blicktet ihren Genemtag auf die Waffen im Waldhaus. 9. Bemerktet die zahlreichen Ries in den Mauern der Stadt Davids und sammeltet das Wasser des unteren Teiches. 10. Inspizitet die Hauser Jerusalems und rist einige B, die Stadtmauer zu verstärken. 11. Legtet ein Sammelbecken zwischen den beiden Mauern für das Wasser des alten Teichesen, doch blicktet nicht auf den, der dies als bewirkt hat, noch auf den, der es von langer Zeit geplant hat. 12. Genemtag rief der Herr der Heerscheren, zu Trauer und Klage, zum Scheren des Kopfs und zum Anliegen von Trauergewanden auf. 13. Statt dessen herrschten Freud und Vergnügen, man schlagte Rinder und Schaf, as Fleisch und trank Wein, mit der Begründung, last uns essen und trinken, den Morgen sterben were, 14. Der Heerscheren hat mir wiederholt ins Ohr gesprochen, wahrlich, dies Missetat word uke nicht verge ben wer den, bis sterbt, so spricht der Heerscheren. 15. So spricht der Heerscheren, ger zu diesem Verwalter, zu Skebner, dem Horseminister, und sage ihm, 16. Wusstest du hier zu suchen, und wennest du hier, dass du dir hier ein Grabos hauen last? Du last dir den Grabhock oben anliegen und ein Kammer in den Felsen meißeln, 17. Sieh, der Herr wer dich mit großer Kraft packen und dich wegschulden, du Mann. 18. Wer dich fest zu sammenrollen wie einen Ball und dich in ein Whitees, a Fiends Land werfen. Dort wirst du sterben, und dorthing wer den Dein praktigen wagen kommen, du schande für das Haus deines Herrn, 19. Ich wer dich von deinem amt stossen, und man wer dich von deinem Platz herunterreißen, 20. An jenem Tag wer ich jedoch meinen Diener Eljakim, den Sohn Hilkias, berufen. 21. Ich wer in mit deinem Gewand bekleiden, deinen Gürtel fest im Inlegen und dein Autorität in sein Hand geben, damit den Bewohnern Jerusalems und dem Haus Judah ein Vater word. 22. Ich wer im den Schlüssel des Hauses Davids anvertrauen, so dass niemand schließen kann, wenn offnet, und niemand offnen kann, wenn schließt. 23. Ich wird in wie einen festen Nagel an einem Citron Ort einschlagen und a word zu einem Ehrenplatz für sein Vaterliches Haus wer den. 24. An im word die ganz las seins Vaterlichen Hauses hangen, von den nach kommen bis zum kleinsten Gefass, so will die Schalen als Orchel Kruger. 25. An jenem Tag, sprich der Heerscheren, wer der Nagel, der an einem festen Ort eingeschlagen war, nachgeben, Herostürsen werden und fallen, so dass die gesamte last, die darin hangt, zu grund get j, der Herr hat es gesprochen.